Das wird untersucht von Brückner am SPK sehr, sehr detailliert, wie die Arbeit. Er verteidigt das SPK ganz klar gegen alle Kritiken, auch wenn das SPK furchtbar, also ich kann diese Flugblätter von der Dokumentation, das muss man sich mal irgendwie geben, also sowas von krude und holzhammerhaft, und also wird mir wirklich Angst und Bange, wie da mit Menschen, wie da mit der Psyche umgegangen wird, auch wie sie sich selbst miteinander umgehen, und trotzdem hat es ein emanzipatorisches Verdienst, als ein Experiment, als eine solche Selbstfreigabe oder auch eine Form, die zu organisieren, als Aneignung von Raum, von Möglichkeiten, von Experimentieren, von Spielraum, und das verteidigt Brückner. Dann geht er weiter, das ist jetzt der letzte Absatz, geht weiter zu der Untersuchung der neuen sozialen Bewegung, die sich aus diesem Zersetzungsprozess herausgebildet haben im Laufe der 70er Jahre und die er immer enger, immer genauer verfolgt. Und was jetzt bemerkenswert ist, dass er viel, viel systematischer auch dann aufgrund dessen, dass er ja auch freigestellt, freigesetzt ist durch diese Berufsverbote, nenne ich es jetzt einfach mal, bis kurz vor seinem Tod, in diesen, das ist auch wildes Theoretisieren, sozusagen wilde Wissenschaft, in diesem Club Voltaire, hieß es glaube ich in Hannover, in so einem Kneipenraum, wo dann seine Vorlesungen gehalten wurden. Und diese Vorlesungen, da hält er sozusagen, was er kann, von Lefebvre, von Habermas, von Offe, das heißt also diese Richtung, die dann von Marc Terkessidis da in diesem Artikel, den ich letztes Mal verteilt hatte, als in Richtung Regulationstheorie so kurzerhand abgebucht wird, wo man seine Zweifel haben kann. Aber diese Leute, die das Proletariat, die den Abschied vom Proletariat sozusagen soziologisch begründen, auf die lässt es sich total ein, ja. Und ich muss jetzt nur noch diese eine Stelle, wo er ein Salto Mortale zu machen scheint, indem er sie rezipiert. Moment, das ist doch dieses Psychologie und Geschichte. Wo hast du gerade? Ah ja. Und das ist eine Stelle, wo er dann schließlich, nur jetzt um ein Bild zu geben, wie er eine ungeheuer groß angelegte geschichtliche Untersuchung der Machtmechanismen, der Lukács hätte gesagt, des Komplexes aus Komplexen, dieser Totalität der Gesellschaft des Kapitalismus seit seiner Entstehung, also seit der Französischen Revolution sehr stark und so, also sehr historisch gesättigt geht er davor, dass man erstaunt ist, weil man das vorher von ihm so gar nicht kennt, also in diesen bekannteren Aufsätzen, und das ist alles geballt und ist alles systematisch auch entwickelt. Und in diesem Nachlass, das wäre vielleicht die letzte Vorlesung, die abrundende, die Schlussvorlesung gewesen, dann war er aber schon tot, da haben sie diese schriftlichen Aufzeichnungen von ihm für diese letzte abrundende Vorlesung oder eine der letzten Vorlesungen sozusagen noch gefunden. Und das ist also sein letztes. Da wurde ich wirklich bänglich, als ich dann erstens die Aufzeichnung, wie er den Klaus Offe hier exzerpiert hat, las, nicht? Also da schreibt Klaus Offe, nimmt man das Familiensystem und den durch dieses definierten Status der Hausfrauen hinzu, so zeigt sich, dass kaum weniger als die Hälfte der gesamten erwachsenen Bevölkerung oder über 3/5 der Gesamtbevölkerung durch Vergesellschaftungsformen bestimmt ist, die nicht nur außerhalb der wahren Form, sondern schlechthin außerhalb des institutionalisierten Begriffs von Arbeit liegen. So ein Offe-Zitat. Ja, also das war damals gerade die große Rede der Arbeitsgesellschaft, geht die Arbeit aus. Anfang der 80er Jahre war das unter Soziologen der große Schlager, sozusagen die Arbeitsgesellschaft geht die Arbeit aus. Und das wird der große, von linken Soziologen, der große Abschied vom Proletariat sozusagen soziologisch, empirisch möglichst festgeklopft. Da gab es dann die Kern-Schumann-Studie dagegen und so. Aber das war praktisch ein soziologisch-empiristischer Streit der positiven Wissenschaften in so einem engen Sinne. Und da schreibt ein Offe so etwas, ja. Das ist ja so, dass diese sich auflösenden Proletarisierten, die nun gerade ihre Arbeitskraft nicht verkaufen können, ja, dass die gar nicht mehr zur Arbeiterbevölkerung gehören und dass sie auch gar nicht mehr, dass sie außerhalb der wahren Form liegen. Und das schreibt der Brückner sozusagen so einfach in seinen letzten Aufzeichnungen ab. Ja. Und dann verwurstet er das und nimmt so, was bei ihm so kommt in dieser letzten Vorlesung, die er dann nicht mehr halten konnte, da schreibt er,